Petrosino hatte sich einer Bruderschaft von Iren angeschlossen, die aus genau jenem Schlag Männern bestand, die ihm als Schuljungen hatten den Kopf abreißen wollen. Auf Beförderungen brauchte man als Italiener in der New Yorker Polizei gar nicht erst zu hoffen. Für die Mordkommission oder das Detective Bureau, die Eliteabteilungen des Departments, wurden nur Iren oder Deutsche ausgewählt. Im ganzen Department, ja im ganzen Land, gab es Ende der 1890er keinen italienischen Sergeant. Die Iren glaubten sich schon qua Geburt zum Dienst im NYPD berechtigt. Altgediente Cops schenkten ihren Söhnen häufig Spielzeugknüppel zum Geburtstag, um sie über die Zeit hinweg zu trösten, bis sie richtige Polizisten werden konnten. In den Worten eines Iren: Man konnte keine zwei Blocks weit gehen, ohne einen Blaurock namens O'Brien, Sullivan, Burns, O'Reilly, Murphy oder McDermott zu begegnen. Meines Vaters Wunsch an meiner Wiege, einen Polizisten aus mir zu machen, lag tief in seinem Irenblut. Selbst mit einem Ziehvater wie Clubber Williams war Petrosino noch ein Außenseiter. Die Polizeikasernen, in denen er in jenem ersten Winter häufig schlief, die Uniform zum Trocknen auf einer Leine an der Wand, ein dicker Bollerofen mitten im Zimmer, waren für einen Sohn Italiens kalte Orte, an denen irische Cops einen voll Verachtung oder kaum verhohlenem Hass anblitzten. Manche sprachen gar nicht erst mit ihm oder nannten ihn, wenn sie es doch taten, gerade heraus einen Guinea. Alle im Department waren gegen ihn, schrieb ein Journalist über diese Zeit in Petrosinos Leben. Still und würdevoll ertrug er den Spott, den Schimpf und die Schmähungen, die Angehörige anderer Nationalitäten über ihn ergossen. Angesichts der jährlich wachsenden Zahl italienischer Einwanderer und der vor Vorurteilen brodelnden Straßen musste jeder dieser Einwanderer, der was aus sich machen wollte, schweigen. Doch das war nicht der ganze Preis, wie Petrosino bald erfahren sollte.